89. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Von der Einteilung der Philosophie. Du verlangst etwas sehr Nützliches und jedem, der zur Weisheit hinstrebt, Unentbehrliches, eine Einteilung der Philosophie, eine Zerlegung des großen Körpers in seine Glieder. Denn leichter gelangt man durch die Teile zur Kenntnis des Ganzen. Könnte doch, wie das Weltganze unserem Anblicke sich darbietet, so auch die Philosophie als ein Ganzes vor unsere Augen treten, ein Schauspiel ähnlich dem des Universum. Glaube mir, sie würde alle Sterblichen zur Bewunderung hinreißen, so daß diese alles dasjenige dahinten lassen würden, was wir jetzt aus Unkunde des Großen für groß halten. Weil aber dieser Anblick uns nicht werden kann, so müssen wir sie im Einzelnen betrachten, wie man abgesonderte Teile der Welt beschaut. Der Geist des Weisen umfasst ihre ganze Masse und überläuft mit seinem Blick sie nicht minder schnell als wir mit unseren Augen das Firmament. Uns andern aber, die wir noch durch die Finsternis dringen müssen und deren Gesicht oft für das nächste nicht zureicht, kann alles leichter einzeln gezeigt werden, da wir das Ganze noch nicht zu erfassen vermögen. Ich will also tun, was du verlangst, und die Philosophie nicht in Stücke, sondern in ihre Teile zerlegen. Denn es ist nützlich, sie einzuteilen, nicht aber sie zu zerschneiden, da es ebenso schwer ist, das sehr Kleine wie das sehr Große zu fassen. Das Volk teilt man in seine Tribus, das Kriegsheer in Zenturien. Was ins Große angewachsen ist, wird leichter kennengelernt, wenn es in Teile zerfällt, welche, wie ich sagte, eben nicht sehr klein und zahlreich zu sein brauchen. Ebenso fehlerhaft ist eine zu weit getriebene als gar keine Einteilung. Was bis zu Pulver klein gehackt ist, gleicht einem Gemengsel. Zuerst glaube ich dir sagen zu müssen, was zwischen Weisheit und Philosophie für ein Unterschied ist. Die Weisheit ist das vollendete Gut der menschlichen Seele. Die Philosophie ist die Liebe zur Weisheit und das Streben nach ihr. Diese weist dahin, wohin jene gelangt ist. Woher der Ausdruck ist für sich klar. Das Wort selbst spricht es aus. Die Weisheit aber bestimmen einige so, dass sie sagen, sie sei die Wissenschaft der göttlichen und menschlichen Dinge. Andere, sie sei die Kenntnis der göttlichen und menschlichen Dinge und der Ursachen derselben. Dieser Zusatz scheint mir überflüssig zu sein, weil die Ursachen in den göttlichen und menschlichen Dingen enthalten sind. Auch die Philosophie haben die einen so, die andern anders definiert. Jene nennen sie das Streben nach der Tugend, diese das Streben nach Besserung des Gemütes. Bei einigen heißt sie auch das Verlangen nach richtiger Vernunft. Das steht fest, dass ein Unterschied ist zwischen Philosophie und Weisheit. Denn unmöglich kann das Erstrebte und das Erstrebende eines und dasselbe sein. Gleichwie ein großer Unterschied ist zwischen der Habsucht und dem Gelde, in dem jene das Begehrende ist und dieses der Gegenstand des Begehrens, ebenso auch zwischen Philosophie und Weisheit. Diese ist die Wirkung und der Lohn der Ersteren. Jene kommt, zu dieser geht man. weisheit ist, was die griechen sophia nennen. Dieses wortes bedienten sich auch die römer, wie wir jetzt das griechische wort philosophie nennen. Dies beweisen dir die alten römischen lustspiele und die inschrift auf des dosennus grabmal: hospes resiste et sophiam dosenni lege. Einige der unsern haben, wiewohl die Philosophie das Streben nach Tugend und diese das Begehren, jene das Begehrende sei, gleichwohl beide für unzertrennlich gehalten, denn es gibt so wenig eine Philosophie ohne Tugend als eine Tugend ohne Philosophie. Die Philosophie ist das Streben nach Tugend, aber vermöge der Tugend selbst, und so wenig die Tugend sein kann, ohne das Streben nach ihr selbst, ebenso wenig das Streben nach der Tugend ohne diese. Es ist damit nicht wie mit dem Zielen nach einem entfernten Gegenstande, wo der Zielende an einem andern Orte sich befindet als das Ziel, noch auch wie mit einer Straße, die nach einer Stadt führt, aber außerhalb derselben ist. Zur Tugend gelangt man durch sie selbst. Philosophie und Tugend sind also unter sich verknüpft. Die meisten und vorzüglichsten Lehrer stellen drei Teile der Philosophie auf: den moralischen, den physischen und den rationalen, dialektischen. Der erste ordnet das Gemüt, der zweite untersucht die Natur, der dritte prüft die eigentümlichen Bedeutungen der Ausdrücke, die Verbindung derselben und die Beweisgründe, damit sich nichts Falsches statt Wahrem einschleiche. Übrigens gibt es einige, welche die Philosophie in wenigere, andere, welche sie in mehr Teile zerfällen. Gewisse Peripatetiker fügten einen vierten hinzu, den politischen, weil derselbe eine eigene Art von Studium erfordere und mit einem andern Gegenstande sich beschäftige. Einige nehmen noch einen weiteren Teil an, welchen die Griechen Ökonomik nennen oder die Wissenschaft, sein Eigentum zu verwalten. Einige andere haben eine besondere Abteilung über die Lebensarten ausgeschieden. Allein dieses alles ist in jenem moralischen Teile enthalten. Die Epikureer glaubten, nur zwei Teile der Philosophie annehmen zu müssen, den physischen und den moralischen. Den rationalen schlossen sie aus. Da sie aber in der Folge durch die Gegenstände selbst genötigt wurden, Zweideutiges zu unterscheiden und das Falsche, welches unter dem Scheine der Wahrheit verborgen liegt, zu entlarven, so führten auch sie als einen besonderen Abschnitt die Lehre von dem Urteil und der Regel, also den rationalen Teil, unter einem neuen Namen wieder ein. Allein sie betrachten diesen nur als einen Anhang der Naturlehre. Die Cyrenaiker hoben die Natur- und Vernunftlehre auf und begnügten sich mit der Moral. Aber auch diese führen in anderer Weise wieder ein, was sie beseitigt haben. Sie teilen nämlich die Moral in fünf Teile. Der erste handelt von den Dingen, welche man fliehen und suchen soll, der zweite von den Affekten, der dritte von den Handlungen, der vierte von den Ursachen, der fünfte von den Beweisgründen. Die Lehre von den Ursachen gehört aber dem physischen Teile, die von den Beweisgründen dem rationalen und nur die von den Handlungen der Moral an. Ariston aus Caraccios behauptet, Natur- und Vernunftlehre seien nicht nur überflüssig, sondern zweckwidrig. Selbst die Moral, welche er allein übrig läßt, wird von ihm beschränkt, denn das ganze Kapitel, welches die Verhaltungsregeln enthält, gehöre für den Erzieher, behauptet er, nicht für den Philosophen. Als ob der Weise etwas anderes wäre als der Erzieher der Menschheit. Nehmen wir also die Einteilung der Philosophie in jene drei Hauptteile an und versuchen wir es zuerst, die Moral nach ihren Bestandteilen zu ordnen. Auch sie zerfällt wieder in drei Abteilungen. Die erste lehrt jedem das Seine anweisen und ermitteln, was jedes Ding wert sei. Eine sehr nützliche Lehre. Denn was ist so nötig, als jedem Gegenstande seinen rechten Wert beizulegen? Die zweite handelt von den Handlungen, die dritte von den Trieben. Das erste also ist, dass du richtig beurteilest, wie hoch jede Sache zu halten sei. Das zweite, dass du den Trieb danach regelst und in dem gehörigen Maß erhältst. Das dritte, dass du Trieb und Handlung in Übereinstimmung bringest, um hierin durchaus mit dir selbst zu harmonieren. Fehlt es an einem dieser drei Stücke, so erleiden auch die übrigen eine Störung. Was hilft es, ein richtiges Urteil über alles im Kopfe zu haben, wenn deine Triebe zu heftig sind? Was hilft es, deine Triebe zu unterdrücken und deine Begierden in der Gewalt zu haben, wenn du beim Handeln selbst die rechte Zeit nicht zu wählen verstehst und nicht weißt, wann und wo und wie jegliches geschehen soll? Ein anderes ist es, den Wert und die Wichtigkeit der Dinge, ein anderes die rechten Augenblicke kennen. Ein anderes seine Triebe zügeln und zum Handeln schreiten, statt sich ins Handeln zu stürzen. Dann erst ist das Leben mit sich im Einklang, wenn die Handlung nicht dem Triebe widerspricht und der Trieb, nach dem Wert seines Gegenstandes sich richtend, je nachdem dieser mehr oder minder begehrt zu werden verdient, schwächer oder lebhafter ist. Der physische Teil der Philosophie zerfällt in die Lehre von den körperlichen und unkörperlichen Dingen. Beide teilen sich gleichsam wieder nach ihren Stufen ein. Die körperlichen Dinge sind entweder solche, die hervorbringen, oder solche, die von jenen hervorgebracht werden. Zu den Letztern gehören die Elemente. Diese selbst sind, wie einige annehmen, einfach. Nach andern teilen sie sich in die Materie, die alles bewegende Ursache, und in die Urstoffe. Noch ist der rationale Teil der Philosophie einzuteilen übrig. Jede Rede ist entweder fortlaufend oder durch Frage und Antwort unterbrochen. Diese beliebte man Dialektik, jene Rhetorik zu nennen. Hierbei hat man es mit den Worten, den Gedanken und der Anordnung zu tun. Die Dialektik teilt sich in zwei Teile, Worte und Begriffe, das heißt in die Sachen, wovon man spricht, und in die Ausdrücke, womit man spricht. Hierauf folgt nun eine ins Unendliche gehende Unterabteilung beider. Daher ich hier schließen will, denn nur die wichtigsten Dinge verfolg ich. Sonst müsste, wenn ich Teile aus Teilen machen wollte, aus diesem Brief ein Buch werden. solche dinge zu lesen will ich dir nicht wehren bester lucilius nur beziehe alles was du liesest sogleich auf die besserung deines charakters regle dein verhalten belebe was schlaff befestige was haltungslos geworden zähme das widerspenstige züchtige deine und so viel du kannst auch anderer begierden und wenn man dir zuruft wie lange noch immer das nämliche so antworte und ich frage euch wie lange noch immer die nämlichen fehler ihr wollt der heilmittel eher als eurer übel los sein um so mehr werde ich reden und weil ihr nicht hören wollt nicht ablassen dann fängt die arznei zu wirken an wenn die berührung dem fühllos gewesenen körper wieder schmerz verursacht ich will euch dinge sagen welche euch nutzen sollen auch wenn ihr nicht wollt mag dann mitunter manches wort euch unfreundlich berühren aber weil ihr die wahrheit einzeln nicht hören wolltet so höret sie nun öffentlich wie weit wollet ihr noch die grenzen eurer besitzungen ausdehnen eine feldmark welche sonst einem volke genügte ist jetzt einem herrn zu eng wie weit noch sollen sich eure getreidefluren erstrecken da ihr nicht zufrieden seid auch wenn eure landgüter alles saatland einer ganzen provinz begreifen namhafte flüsse beginnen und vollenden ihren lauf innerhalb eines privateigentums große ströme die grenzen ganzer völker sind von der quelle bis zur mündung euer doch auch das ist nicht genug mit euern weiten parken umgürtet ihr die meere jenseits des adriatischen des ionischen und ägäischen meeres gebieten eure verwalter ein großes wohngebäude in der stadt sonst die wohnung glorreicher feldherren gilt für den wertlosesten besitz aber besitzet so viel ihr wollt nennt ein landgut euer das sonst ein königreich hieß macht zu eurem eigentum was ihr nur immer könnt doch wird dessen was euch nicht gehört immer weit mehr sein und nun spreche ich zu euch deren verschwendung ebenso wie die habsucht jener ins Ungeheure geht. Euch sage ich, soll es keinen See mehr geben, über welchen nicht die Giebel eurer Landhäuser hereinragen, keinen Strom, dessen Ufer ihr nicht mit euren Bauwerken einfasset. Wo immer eine Ader warmen Wassers quillt, erheben sich eure Herbergen der Wollust. Wo irgend das Meergestade in eine Bucht sich hineinzieht, alsbald legt ihr dort die Fundamente eines Baues und mit keinem Boden zufrieden, den ihr nicht selbst geschaffen, drängt ihr das Meer in das Land hinein. Allerwärts sollen eure Paläste strahlen, bald auf hohe Berge gebaut, zu unermeßlicher Aussicht über Land und Meer, bald auf der Ebene zu Bergeshöhe aufgeführt, baut noch so viel, noch so ungeheuer. Jeder ist doch nur ein einzelnes kleines Körperchen. Was hilft euch diese Zahl von Zimmern? Ihr könnt nur in einem liegen. Das ist nicht das eure, in welchem ihr nicht seid. Ich komme endlich zu euch, für deren unergründlichen und unersättlichen Schlund Meere und Länder durchsucht werden. mit hamen mit schlingen mit netzen aller art und unter den größten anstrengungen werden die tiere verfolgt deren keines vor euch sicher ist wenn ihr nicht dessen überdrüssig seid und doch von allen jenen schüsseln welche ihr mittelst so vieler hände herbeischaffet wie wenig kostet euer von genüssen abgestumpfter gaumen wie wenig von jenem mit gefahr gefangenen wild schmeckt der hausherr selbst den unverdaulichkeit und übelkeit plagen wie wenige von den zahllosen muscheln welche so weit herbeigeholt wurden gelangen durch eure nie zu befriedigende kehle ihr Unglücklichen, daß ihr nicht begreift, wie viel kleiner euer Magen ist als euer Hunger. So sprich zu andern, damit du, während du so sprichst, es selbst hörest. So schreibe, damit du, während du schreibst, es selbst lesest. Alles wende zu deiner Besserung an und zur Besänftigung der Wut der Affekte. Gib dir Mühe, nicht mehr, sondern Besseres zu lernen. Ende von 89. Brief.